Aus dem Führerhauptquartier, 10. November 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Zuge der zwischen Ilmen und Ladogasee über den Wolchow hinweg geführten Operationen nahmen Infanterie- und Panzerverbände in der Nacht zum 9. November durch überraschenden Angriff den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Tisch-Wien. Zahlreiche Gefangene und große Beute wurden hierbei eingebracht. Die Gesamtzahl der im Ostfeldzug eingebrachten sowjetischen Kriegsgefangenen hat sich nunmehr auf 3.632.000 Mann erhöht.